3, 2, 1, go! Kommunistenkneipe, der Podcast mit Paddy und Flo von DK. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in der Kommunistenkneipe. Die Repressionen gegen Linke und Kommunistinnen nehmen seit Jahren zu und es gibt auch eine lange Tradition in Deutschland von Repressionen und Berufsverboten gegen Linke und Kommunistinnen. Und wir hatten selber auch schon bei uns viele Gäste im Gespräch, die über ihre Erfahrungen mit Repressionen gesprochen haben. Und jetzt reiht sich ein neuer Fall ein in diese lange Geschichte der Repressionen und auch an Berufsverboten gegen Linke. Und zwar der Fall Lisa Pöttinger. Lisa Pöttinger ist eine angehende Lehrerin aus Bayern und linke Klimaaktivistin und Marxistin. Und ihr wird der Lehrerberuf verwehrt. Und ihr wird vorgeworfen, dass sie angeblich eine ganz gefährliche und böse Linksextremistin ist. Und genau, deswegen haben wir uns gedacht, dass es ganz gut wäre, mal mit der Lisa ins Gespräch zu kommen und uns da mal auszutauschen um ihren Fall und über den größeren Kontext. Und genau, deswegen will ich erstmal Lisa begrüßen. Also schön, dass du hier bist und hallo. Hey, ja, danke, dass ich da sein darf. Und Flo ist natürlich auch dabei. Hallo, Flo. Moin, moin. Hallo. Genau, ja, Lisa, es ist ja so, dass du jetzt seit Jahren schon aktiv bist in der Klimabewegung. Du hast Proteste mit organisiert oder dich beteiligt, zum Beispiel gegen die Automesse IAA in München und auch Demos gegen rechts organisiert und bist auf jeden Fall an vielen Fronten aktiv und siehst dich selber als Marxistin. Und jetzt bist du konfrontiert, also als angehende Lehrerin, mit einem drohenden Berufsverbot, wo dir vorgeworfen wird von den Behörden, dass du eine Linksextremistin sein sollst und demokratiefeindliche Position vertreten würdest. Wie war das eigentlich? Wie hast du eigentlich von diesem de facto Berufsverbot erfahren? Oder war das etwas, womit du auch eigentlich gerechnet hast? Oder kam das schon sehr überraschend für dich als linke Aktivistin? Also es ist schon so, dass es Anzeichen dafür gab schon früher. Also so seit 2021 bin ich sehr auf dem Schirm der Polizei. Damals habe ich auch 2 Gefährderansprachen gehabt. Also man muss sich das so vorstellen, der Staatsschutz kommt dann irgendwie zu einem entweder nach Hause, was mir einmal passiert, oder es passiert einfach random woanders und sagt einem, wie gefährlich man ist. Einmal war wegen Stickern in meinem Rucksack in der Nähe der IAA, also das muss man sich mal geben, da bin ich 1,5 Stunden festgenommen worden und dann hat man mir eben gesagt, warum ich gefährlich bin und dass das eben berufliche Konsequenzen haben kann und auch anderweitig strafrechtliche Konsequenzen und so weiter. Und seitdem bin ich da schon, ich habe seitdem ein gewisses Bewusstsein dafür, dass das passieren kann, und habe auch unter anderem deswegen auch die Kinderpflege noch gemacht, um eben ein zweites Standbein zu haben, und hatte mich irgendwie auch schon mit der Gewerkschaft auseinandergesetzt, ob die eben mich unterstützen würden in so einem Fall. Und dann kam ich glaube 20.11. war es, der Brief vom Kultusministerium. Also am 17. Februar hätte mein Referendariat gestartet, vor 2-3 Wochen. Und dann kam eben im November dieser Brief, der gesagt hat, wir wollen Ihnen ein Berufsverbot erteilen, weil. Und dann waren da eben 23 Seiten Begründung, die eben auf so Begriffe wie, Sie haben Profitmaximierung gesagt und sowas rumgeritten sind. Teilweise wurde da mit Sachen argumentiert, die in der Bild-Zeitung stehen, wo man ganz klar gesehen hat, dieses Ministerium hat sich nicht mal die eigentliche Quelle angeguckt. Sehr glaubwürdige Quelle immer, die Bild-Zeitung. Ja, also wirklich unglaublich für ein Ministerium, das für Bildung zuständig ist. Und das ist jetzt im letztendlichen Schreiben nicht drin. Das kam jetzt eine Woche, bevor eigentlich das Referendariat gestartet hätte, was auch mehrere Stunden von meinem Wohnort entfernt hätte sein können. Und das sind 105 Seiten. Und dieses Schreiben ist der Wahnsinn, weil das einfach wirklich kreuz und quer ist und irgendwie dieselben Sachen 10.000 Mal wiederholt werden. Aber es schaut nach sehr viel Papier aus und dementsprechend halt auch nach sehr viel Argumenten, obwohl es nicht viele sind. Also die dicke Akte einer schlimmen Verfassungsfeindin. Ja, ist ja so, dir wird von den Behörden nicht nur ein Angriff auf Vollstreckungsbeamte vorgeworfen. Ich weiß nicht, ob es auch in diesem Pamphlet drin stand, wahrscheinlich, sondern noch absurder, du hast es gerade schon gesagt, dass du das Wort Profitmaximierung benutzt hast. Und das sei, und das ist ein Zitat, den Begrifflichkeiten der kommunistischen Ideologie zuzuordnende Redewendung. Also das Wort Profitmaximierung und damit der FDGO, also der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, damit nicht vereinbar. Und es ist ja schon so, dass dieses Wort ja wirklich auch von bürgerlichen Wissenschaftlern verwendet wird. Oder habe ich gelesen, Papst Franziskus hat das auch schon mal benutzt. Einer der bekanntesten und schlimmsten Linksextremisten weltweit. Und Kommunisten weltweit, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall scheint das irgendwie alles aber nicht beeindruckend zu sein für die Menschen, die dieses Papier geschrieben haben. Die Kulturministerin oder Kultusministerin, die für Bildung zuständig ist, Anna Stolz von den Freien Wählern, die regieren ja mit in Bayern, hat das zu einer Aussage über dich verleitet. Und zwar, wer nicht mit beiden Beinen fest auf dem Boden unserer Verfassung steht, den lassen wir nicht an den staatlichen Schuldienst. Zum größeren Kontext hat sie das gesagt, aber auch gefragt im Hinblick auf deinen Fall. Und das sind ja nun schon gleich drei Vorwürfe. Ja? Also vielleicht magst du das mal ein bisschen für uns einordnen. Also, na, ich bin Marxistin und ich kritisiere den Kapitalismus nicht nur, ich lehne ihn auch ab. Das wird mir auch vorgeworfen, dass es nicht nur Kritik ist, sondern Ablehnung. Und das ist schon auch interessant, weil das zeigt, wie sehr dieses Ministerium Kapitalismus und Demokratie gleichsetzt. Weil der Kapitalismus steht ja nicht in der Verfassung drin. In der bayerischen Verfassung steht sogar sowas drin wie Wirtschaft muss aufs Gemeinwohl ausgerichtet sein, was ja letztendlich genau mein Ziel ist. Weil wenn Wirtschaft nicht aufs Gemeinwohl ausgerichtet ist, wird die Klimakrise auch niemals beendet werden und auch andere Krisen. Und letztendlich, also finde ich das schon spannend, weil Kapitalismus ist genau das Gegenteil. Da ist Wirtschaften auf Profitmaximierung, diesen Begriff, den ich verwendet habe, ausgerichtet und nicht auf das Gemeinwohl. Und das zeigt schon auch, wie sehr das vermischt wird und gleichzeitig, na, wenn man Profitmaximierung als Begriff schon kriminalisiert, dann kann man ja jegliche Kritik am Kapitalismus kriminalisieren. Und das ist, glaube ich, auch genau das, was passiert und was ja auch dieses Berufsverbot tun soll, ist auch weitere Menschen eben einzuschüchtern, davon abzubringen, dass sie irgendwie sich zu sehr Gedanken über dieses Wirtschaftssystem machen und möglicherweise gegen etwas aufbegehren, was unser aller Lebensgrundlage zerstört. Und deswegen sind wir eben auch der Meinung, dass wir in diesem Klageverfahren gegen dieses Berufsverbot auch immer ganz klar sagen müssen, hey, Kapitalismus ist nicht Demokratie, sondern untergräbt die Demokratie. Und das hat nichts mit Verfassungsfeindlichkeit zu tun. Außer die Verfassung wird tatsächlich so ausgelegt, dass man eben sagt, ja, das muss Kapitalismus sein, das muss Ausbeutung sein, das muss Klimazerstörung sein. Und ja, wenn das der Fall ist, dann habe ich was gegen die Verfassung. Ja, also dass der Kapitalismus nicht gleich Demokratie bedeutet oder sogar im Widerspruch zueinander stehen, da würden wir auf jeden Fall zustimmen. Aber was waren denn so die Gegenargumente des Landes Bayern, also zu deiner Position? Oder gab es überhaupt welche? Letztendlich beruft sich dieses Ministerium die ganze Zeit auf Einschätzungen des Verfassungsschutzes. Und der Verfassungsschutz ist ja eine Behörde, ne, die schon auch gerne mit Rechten irgendwie in Verbindung steht, ne? Wenn man jetzt Hans-Georg Maaßen anschaut, der ja mittlerweile so völlig nach rechts außen abgedreht ist oder vielleicht auch nicht mittlerweile, sondern es die ganze Zeit war. Wenn man sich die Verquickung mit den NSU-Morden ansieht, dann ist es schon klar, dass diese Behörde überhaupt nicht politisch neutral ist, wenn man überhaupt davon sprechen will, dass es politische Neutralität gäbe. Und diese Behörde, die total gerne Linke verfolgt, wird sozusagen zur Autorität über alles sozusagen erhoben. Und dieses Staatsministerium setzt sich gar nicht selbst mit Sachen auseinander. Also wir haben zum Beispiel in unserem Schreiben gegenüber dem Staatsministerium eine Differenzierung zwischen Vulgärmarxismus und irgendwie einem wissenschaftlichen Marxismus gemacht. Und dann schreibt dieses Staatsministerium zurück: Der Verfassungsschutz sieht darin keine Differenz, deswegen gibt es sie auch nicht. Also so, das ist das Niveau, auf dem wir hier arbeiten. Ja, das ist schon krass. Also der VS, also der Verfassungsschutz, kriegt dann quasi den Status einer Gerichtsbarkeit oder eines Richters, was ja selbst nach so bürgerlich-demokratischen Maßstäben eigentlich gar nicht der Fall ist. Aber es hat eine große Wirkung. Wir haben auch schon vor einigen Jahren mal mit der Jungen Welt geredet, die dann keine Anzeigen mehr schalten durfte mit der Begründung, aber es wird auch benutzt politisch irgendwie, naja, die stehen halt im Verfassungsschutzbericht, wir stehen übrigens auch drin, schöne Grüße, und im Zweifelsfall wird das auch gerne herangezogen und das ist dann wie so ein Zirkelschluss, ne? Da kommt man dann irgendwie nicht so raus aus der Nummer. Ja, das ist einigermaßen krass, aber das fühlt mir dazu ein. Und so ist es ja mit dem Klimatreffen auch, ne? Also das Klimatreffen wird ja auch vom Verfassungsschutz als linksextremistisch oder linksextremistisch beeinflusst aufgeführt, was natürlich auch dazu führt, dass gewisse Gruppen Abstand von uns nehmen, gar nicht irgendwie uns die Möglichkeit geben, irgendwie unsere Position zu erklären oder so, weil das eben in so einem bürgerlichen, nicht so wahnsinnig politisierten Verständnis schon einfach ein rotes Tuch ist. Also haha, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, absolut. Ich finde deswegen auch immer so gefährlich, wenn so Linksliberale oder so Grüne auch immer mit dem Verfassungsschutz argumentieren, dass es in die AfD geht, ne? Ja. Also, oder gerade solche Repressionsmaßnahmen wie die, die dich jetzt trifft, gibt es ja durchaus Leute, die sagen, naja, Berufsverbote für Rechte, da sind wir dafür und so, ne? Aber letztendlich ist klar, dass der Staat dann immer Leute wie uns meint, letztendlich und auch viel mehr. Also auch historisch war es ja so, dass gegen Rechte fast gar keine Berufsverbote. Van Höcke ist, glaube ich, immer noch. Der darf sich weiterhin Geschichtslehrer nennen. Ja, ja, total krass. Ja, also es ist natürlich so, dass dein Fall sicher auch individuell sehr hart ist. Also für die Lebensplanung könnte ich mir jedenfalls vorstellen, dass es echt nicht easy ist. Und trotzdem ist es ja wichtig, also du hast eben im Vorgespräch auch gesagt, du willst aus so einer Vereinzelung rauskommen. Und das Ganze ist ja eingebettet in den größeren Kontext, wo wir es mit viel Repression gerade zu tun haben. Wenn ich jetzt an Palästina denke, da gibt es ja auch immer neue Maßnahmen und Maßstäbe, die irgendwie außer Kraft gesetzt werden. Was erwartest du denn für die nächsten Jahre? Wird so ein Fall wie deiner, wird es ja Beispiel machen? Wird es öfter passieren? Was ist so deine Einschätzung da? Also ich glaube auf jeden Fall, dass da ein Präzedenzfall geschaffen werden soll, wenn man überhaupt von Präzedenz sprechen kann, weil ja auch zum Beispiel Benny Ruß in München betroffen ist. Der darf nicht an der Uni arbeiten, weil er so schlimme Sachen gefordert hat, wie eine Demokratisierung von Betrieben oder politischen Streik gut findet. Na, also ganz normale Gewerkschaftspositionen, die da auch sehr kriminalisiert wurden. Und es soll eben der Einschüchterung dienen. Und na, also du hast es jetzt auch mit Palästina gesagt, also Melanie Schweizer, die bei Mera 25 sich sehr stark für palästinensische Rechte ausspricht, ist ja auch gerade aus ihrem Job im ÖD raus, also im öffentlichen Dienst rausgeflogen. Das scheint sich jetzt schon auch immer mehr zu häufen. Das reiht sich aber auch ein in so Sachen wie Versammlungsverbote, irgendwie, dass Menschen in Berlin nicht mehr Arabisch auf Demos sprechen dürfen. Das habe ich auch gelesen, das ist so hart. Unglaublich, oder? Also es ist auch ein krasser Rassismus. Es reiht sich ein in so Sachen wie in Bayern, wo KlimaaktivistInnen in Präventivhaft gesteckt werden, dass bei der IAA einem Menschen das Ohr halb abgeschlagen wurde. Also es sind ja so immer mehr Dinge, die einfach es eine ja, das einfach die Widerstand erschweren und auch Menschen einschüchtern sollen. Und das in einer Zeit, in der eben ein krasser Sozialabbau stattfindet, in der die Klimakrise eskaliert, also in der es wirklich genug Grund gibt, Widerstand zu leisten. Und das ist halt gerade, ja, letztendlich geht es um den Erhalt dieses kapitalistischen Systems, ne? Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass wir eben solidarisch miteinander sind, damit wir auch stark genug sein können, uns weiterhin dagegen zu wehren. Also ich wollte jetzt eigentlich nochmal darüber sprechen, was Thema Einschüchterung oder das ist ja das Ziel von solchen Repressionen oder Berufsverboten, also vor allem auch das Psychologische, ne, also Linke und Kommunistinnen einzuschüchtern, auch psychologisch fertig zu machen. Da wollte ich fragen, so wie es bei dir gerade ist, also was es mit dir macht gerade. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass es nicht einfach ist, wenn die ganze Lebensplanung jetzt irgendwie so in Frage gestellt wird, ne? Also wie geht's dir eigentlich gerade jetzt persönlich damit und was macht es mit dir eigentlich, so das sowas zu erleben? Das würde mich auch interessieren. Also es wechselt ehrlich gesagt total ab. So, ich habe Tage, da geht's mir total gut und dann freue ich mich einfach so krass über diese ganze Unterstützung, die ich erfahre. Ne? Also wir haben gerade so eine Soli-Unterschriftenkampagne auf der Webseite lasstlisalernen.de. Da haben über 7000 Menschen unterschrieben und irgendwie auch über, ich weiß nicht, 100, 200 Gruppen. Und ich kriege total viele richtig süße, aufbauende Nachrichten von Einzelpersonen, die ich teilweise auch seit Jahren nicht mehr gesprochen oder gehört habe. Ich habe einen großartigen Soli-Kreis, der mir auch so, also der auch so Sachen macht wie irgendwie aber es sind gerade zu viele Presseanfragen, wir übernehmen jetzt welche oder schreiben eine Pressemitteilung, wo wir uns kollektiv Gedanken machen, wie wollen wir vorgehen, damit auch diese Verantwortung, die ich ja jetzt auch damit habe, eine Bewegung irgendwie zu schützen, indem ich sozusagen dagegen vorgehe, auch nicht irgendwie alleine trage und Entscheidungen nicht alleine treffen muss, sondern kollektiv. Das finde ich total wichtig. Auch ein Korrektiv für mich, ne, weil so eine krasse Presseaufmerksamkeit kann einem schon auch zu Kopf steigen. Da bin ich auch nicht frei von. Und dann gibt's halt Tage, da geht's mir nicht gut. Da bin ich einfach, also auch unterschiedlich so. An manchen Tagen bin ich total wütend darüber, weil, ne, also dieses System nimmt uns so, so viel. Ich habe meinen größten Lebenstraum, nämlich Mama sein, aufgegeben, weil ich der Meinung bin, dass Kinder in der Zukunft einfach kein schönes Leben mehr haben werden wegen der Klimakrise. Das kritisieren einige, dass ich diese Haltung habe, aber ich habe sie. Und ich glaube, ich habe sie auch nicht einfach so, sondern wegen wissenschaftlichen Quellen. So viele KlimawissenschaftlerInnen bringen auch keine Kinder mehr auf diese Welt aus den Gründen. Dann nehmen sie uns so, also so viel für die Zukunft, und wenn wir uns dagegen wehren, dann machen sie uns so richtig fertig. Und das macht mich so sauer an manchen Tagen, weil es einfach so mies und perfide ist. Und an anderen Tagen bin ich natürlich total traurig darüber, was ich jetzt verloren habe. Ne? Also ich habe ja jetzt 7 Jahre studiert. Das ist ja auch echt wirklich ein Ewigkeitsstudium. Dafür, dass ich irgendwie Lehrkraft werden kann, dass ich junge Menschen fördern kann, irgendwie ihnen, gerade denen, die irgendwie aus schwierigen Verhältnissen kommen, irgendwie so eine Selbstermächtigung auch geben kann, weil das war Bildung letztendlich für mich. Also da steckt ganz, ganz viel dahinter, warum ich das gemacht habe, und dass das mir jetzt halt einfach genommen wurde, ne? Und ich jetzt vor so einem Loch auch stehe, wo es ein bisschen unklar ist, wie es weitergeht. Auch diese Klagen, das kann jahrelang dauern. Also auch diese große Ungewissheit. Und ich bin schon jemand, der ganz gerne so eine gewisse Stabilität und Vorhersehbarkeit im Leben hat. Ich bin auch so eine ziemliche Planerin. Deswegen macht das auf jeden Fall was mit mir. Und auch die Ausgrenzung, die damit einhergeht, ne? Also du bist ja schon gesellschaftlich markiert, wenn du ein Berufsverbot hast. Da muss ja irgendwas quasi mit dir falsch sein. Und irgendwie so beim Klimastreik am 14.02., das war das erste Mal, dass ich eine Rede gehalten habe, bei der ich geweint habe, weil ich einfach darüber geredet habe, wie krass das einfach alles ist. Genau, und ich glaube, was mir aber eben hilft, stark zu sein, ist, dass wir eben das als Gruppe machen, dass ich so viel Unterstützung bekomme, dass ich eine Haltung habe, eine politische, die einfach stärker ist als diese Repressionsmaßnahmen, weil ich einfach ganz fest davon überzeugt bin, dass es halt einfach einen Systemwechsel braucht, dass wir eben einen demokratischen Sozialismus brauchen, um diese Klimakrise irgendwie noch in Bahnen zu lenken, dass viele Menschen irgendwie noch ein gutes Leben haben, dass wir diesen Kapitalismus abschaffen müssen, damit eben Menschen nicht mehr an den Außengrenzen ermordet werden, dass wir diesen Kapitalismus abschaffen müssen, damit Menschen nicht mehr verelenden und verarmen. Und das ist mir einfach so viel wichtiger. Und ich hoffe, dass ich dieses Rückgrat sozusagen gerade halten kann und nicht in den Opportunismus abrutsche, ne? Aber es ist schön zu hören, dass du trotz der schwierigen Situation, dass du so viel Support bekommst aus deinem Umfeld, aus dem politischen Umfeld und auch gesellschaftlich von vielen Gruppen, anderen Gruppen und Menschen. Das ist auf jeden Fall, das zeigt ja, wie wichtig das ist, ne? Also einmal politisch ist das für die gesamte Linke, aber halt auch für einen selber, das zu spüren, eben diese Unterstützung und diese Solidarität an der Stelle. Ja, und ich fand auch wichtig, dass du schon nochmal deine persönliche Situation geschildert hast, weil es ist schon so, dass letztendlich der Kapitalismus ja nichts Abstraktes ist, sondern dass es ganz konkret Menschen trifft, also in allen möglichen Sphären, zum Beispiel so oder anders, ne? Und es dann aber auch zu verbinden mit einem kollektiven Prozess. Und da hast du ja eben schon darauf hingewiesen, dass du überzeugt bist, dass es einen Systemwechsel braucht, also Sozialismus, hast du gesagt. Vielleicht mal, was verstehst du eigentlich darunter? Also was wäre für dich Sozialismus? Also ich glaube, ich habe jetzt nicht so ein Konzept wie an einem Reißbrett im Kopf, weil ich glaube, dass das schon einfach, also ne, so ein Systemwechsel, also mir ist es wichtig, dass das demokratisch irgendwie abläuft, dass eben nicht mehr so eine kleine Elite, wie es jetzt ist, nämlich die KapitalistInnen, irgendwie über alles bestimmen können, sondern dass es eben die Mehrheit der Gesellschaft ist, die letztendlich über die Produktion bestimmt. Und ich glaube, dafür braucht es noch total viel Bewusstseinsbildung. Also da sind wir noch sehr, sehr weit entfernt, leider. Aber letztendlich, naja, stelle ich mir eine Wirtschaft vor, die eben nach planetaren Grenzen wirtschaftet und nach menschlichen Bedürfnissen. Und das setzt letztendlich voraus, dass es eben die Möglichkeit gibt, das zu erfassen und das dann auch zu planen. Also schon letztendlich eine Planwirtschaft. Hm. Übrigens auch keine verfassungsfeindliche Äußerung, nur mal darauf hinzuweisen, falls das irgendjemand hört, ne? Ja, okay. Ja, Lisa, deine Anwältin sieht aber eigentlich ganz gute Chancen, dass dein Berufsverbot vielleicht doch nicht aufrechterhalten wird. Und wie gerade schon eben gesagt, es haben sich bereits tausend Menschen mit dir solidarisiert. Es gibt auch eine Plattform namens Lass Lisa lehren, die wir auch verlinken werden, wo man auch unterschreiben kann für dich. Danke. Was sind aber jetzt die nächsten konkreten Schritte eigentlich, die du und deine Genossin jetzt unternehmen wollt? Wie soll es weitergehen? Also dadurch, dass das ja auch jahrelang dauern kann und wir ja jetzt nicht nur Berufsverbot-Kampagne machen wollen, sondern weiterhin irgendwie ne, Klimaschutzaktivismus, Antirepressionsarbeit, irgendwie, weiß nicht, jetzt kommt der 8. März und lauter solche Sachen. Also wir wollen ja jetzt sozusagen nicht unsere eigene politische Arbeit aufhören, dadurch, dass wir dann nur noch mit Antirepressionsarbeit beschäftigt sind. Ist gerade jetzt noch nicht so viel geplant. Gerade warten wir darauf, dass auf den Antrag auf einstweilige Anordnung reagiert wird vom Verwaltungsgericht. Das ist sowas wie ein Schnellverfahren, ein vorläufiges. Da lassen die sich gerade auch ein bisschen Zeit. Und dann läuft auch demnächst die Frist zur Hauptklage ab. Das heißt, wir werden auch die Hauptklage eben dann bald einreichen und im Zuge dessen eben nochmal darauf hinweisen, dass mich so viele Leute unterstützen, dass viele Menschen in der Gesellschaft das unglaublich finden, auch eine krasse Gefahr für die Meinungsfreiheit. Und nächste Woche zum Beispiel habe ich mein Verfahren wegen den abgerissenen AfD-Plakaten im Wert von 3 Euro, die ja auch letztendlich Teil der Argumentation sind, warum ich nicht Lehrerin werden darf. Und eben da auch da nochmal drauf hinzuweisen, das war ein transfeindliches Plakat und Menschen haben sich dadurch bedroht gefühlt, dass sie von Nazis angegriffen werden. Das ist einfach ein Akt der Zivilcourage, sowas zu entfernen letztendlich. Genau, das sind so die Sachen, die jetzt erstmal primär ausstehen. Und ich habe zufällig auch noch in 20 Tagen ein Staatsexamen. Und das ist gerade spannend, wie sich das entwickelt, weil ich durch dieses Berufsverbot natürlich einfach überhaupt keine Zeit fürs Lernen hatte und auch keinen Kopf, ehrlich gesagt. Und das ist jetzt schon, also das ist was mich einfach auch sehr ärgert, weil ich eigentlich meine Uni sehr ernst genommen habe immer und sehr, sehr sorgsam gemacht habe. Und das kann ich jetzt bei diesem Ethik-Examen nicht machen. Und ich bin mal gespannt, was dann da letztendlich bei rauskommt. Elisa, danke, dass du hier warst. Genau, viel Glück fürs Staatsexamen, aber auch viel Glück und Erfolg mit dem Verfahren. Wir hoffen, dass es ganz gut geht. Und genau, wir werden auf jeden Fall weiterhin auch versuchen, so gut es geht, unsere Reichweite da auch Aufmerksamkeit zu schaffen für das Thema und Solidarität. Und genau, und der Kampf geht weiter, nicht aufgeben. Und ja, danke für deine Arbeit, für dein Engagement. Und mach's gut, alles Gute. Ja, danke euch, ne, auch dass ihr solche Themen eben behandelt und für mehrere Leute eben hörbar macht. Gerne. Gerne doch. Tschüssi. Gut. Ciao, ciao. Liebe Kneipenfreundinnen, noch nicht wegschalten, denn wir haben eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube und auf Spotify. Und was ihr auch noch machen könnt, ihr habt neben diesem Abo-Button noch die Möglichkeit, auf Spotify und auf YouTube diese kleine Glocke zu drücken. Und wenn ihr das macht, verpasst ihr keine einzige Folge mehr, denn ihr werdet direkt benachrichtigt, wenn neue Folgen hochgeladen werden. Und für YouTube auch ganz wichtig für Algorithmus, liken und wenn ihr Bock habt, auch kommentieren und ja, in allen Fällen natürlich auch gerne teilen, wenn ihr die Folge gut fandet. Und ihr könnt uns auch finanziell unterstützen. Ihr findet unsere PayPal-Daten oder unsere Kontodaten jeweils in der Beschreibung. Vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen Dank für jede noch so kleine Unterstützung.